Zweites Kapitel: Das Rätsel der Stadt Rom im Mittelalter. Im Bezirke der mittelalterlichen Geschichte haben sich die Historiker mit keiner Stadt der Welt so viel beschäftigt wie mit der christlichen Welthauptstadt Rom. Es ist das erklärlich, denn immer wieder wird ja der Blick des Forschers durch eine Wendung im mittelalterlichen Weltgeschehen auf diese Stadt hingelenkt. Hier in Rom, am Sitz der Kurie, wurden laut der Überlieferung die Wellen der Welt- und Kirchenpolitik aufgerührt, und hier schlugen immer wieder die Wellen zurück. Auch wir wollen diesen Weltmittelpunkt des Mittelalters jetzt ins Auge fassen. Und zwar wollen wir Rom als reales Ding der Außenwelt, eben als Ortschaft, als Stadt, als Komplex von Gebäuden betrachten. Die Stadt Rom ist es, die uns interessieren wird. Mit dem baulichen Zustande dieser Stadt sowie ihrer Einwohnerschaft wollen wir uns befassen. Wir wollen sehen, wie zur Zeit des babylonischen Exils der Kirche sich der Zustand der Stadt Rom und ihrer Einwohnerschaft nach der zeitgenössischen Quellenschilderung dargestellt hat. Was berichten uns die Zeitgenossen darüber? Der Leser wird sich erinnern, dass gegen Ende des vorigen Kapitels anlässlich des Einzuges Papst Gregors des 11. in Rom gesagt worden ist: Die Römer hatten die Straßen ihrer trümmernden und bettelhaften Stadt mit bunten Teppichen umschleiert. Rom, eine trümmernde und bettelhafte Stadt? Nun ja, erklären uns die Historiker, konnte es denn anders sein? Die Verlegung des päpstlichen Hofes nach Avignon hatte einen Rückgang des Wohlstandes im verlassenen Rom zur Folge, was sich naturgemäß auch im äußeren Bilde der Stadt auswirken musste. Es fällt mir nun gar nicht ein, das zu bestreiten. Aber ich habe mich gewundert und immer mehr gewundert, wenn ich in den Berichten las, wie entsetzlich die Folgen des Fernseins der Kurie in der Stadt Rom gewesen sein müssen. Und der Leser wird meine Verwunderung begreifen, wenn auch er nun diese Schilderung liest. In dem bereits einmal erwähnten Schreiben des Kardinals Orsini an König Philipp den Schönen aus dem Jahre 1314 lesen wir bezüglich Roms: Unter diesem Papst, Clemens V., und durch ihn ist die Stadt gänzlichem Ruin anheimgefallen. Der Sitz Petri, ja unseres Herrn und Erlösers, hat Vernichtung betroffen, die kirchlichen Besitzungen verkommen und vergehen in Verödung. Seite 772. Für die Zeit um 1320 hören wir: Die Straßen, die Kirchen, die Paläste verödeten, die Verwilderung war grenzenlos. Seite 108. Um 1350 berichtet Petrarca aus eigener Anschauung: Die Häuser liegen nieder, die Mauern fallen, die Tempel stürzen, der Lateran liegt am Boden und die Mutter aller Kirchen steht ohne Dach dem Wind und Regen offen. Die heiligen Wohnungen von Peter und Paul wanken, und was eben der Tempel der Apostel war, ist nun ein gestaltloser Trümmerhaufen. Seite 319. Weiter vernehmen wir: Rom konnte zur Zeit Urbans des 5., also 1362 bis 1370, mit dem verglichen werden, was die Stadt zur Zeit Gregors des Großen gewesen war, oder sie bot einen noch wüsteren Anblick dar. Denn zu den Ruinen des Altertums gesellten sich auch die des Christentums, zu den zerstörten Tempel die zerstörten Kirchen. St. Peter war verfallen, St. Paul lag schon jahrelang am Boden, den Lateran hatte im Jahre 1360 ein neuer Brand verschlungen. Fast alle Basiliken und Klöster waren verrottet und kaum von wenigen Geistlichen bewohnt. Sümpfe und Schutt entstellten Plätze und Straßen, in denen zersplitterte Türme, niedergebrannte Häuser und Verwüstungen jeder Art die abschreckende Chronik aller Kriege darboten, welche die Stadt im 14. Jahrhundert erlitten hatte. Wenn sich der Papst durch die engen und feuchten Gassen bewegte, so ängstigte ihn die Todesstille der Stadt und noch mehr der Anblick eines Volkes, dessen Aussehen und Art von moralischer Verwilderung und bettelhafter Armut Zeugnis gab. Seite 427 und folgende. Eine Schilderung der Stadt für die Zeit um 1375. Die Kirchen waren so verfallen und vernachlässigt, dass in St. Peter und im Lateran die Herden bis zum Altare im Grase weideten. Viele Gotteshäuser waren ohne Dach, andere dem Einsturze nahe. Seite 61. Von der altehrwürdigen Basilika St. Peter erfahren wir bereits für eine frühere Zeit. Der Verfall des morschen Dachstuhles von St. Peter, für den Johann der 22. schon 1320 Schutzmaßnahmen ergriff und den 1334 ein Sturm zum Teil hinwegfegte, schien ein äußeres Symbol zu sein für die Morschheit und Hohlheit der Zustände im Kreise der geistlichen Herren, welche das Dach beherbergte. Historisches Jahrbuch, 27. Band, Seite 273. Wir treten ins 15. Jahrhundert und erfahren über den Zustand Roms um 1420 zur Zeit Martins des V. Die Welthauptstadt war völlig zur Ruine geworden. Sie gewährte einen unsäglich traurigen Anblick. Trümmer, Verfall und Armut, wohin man sah. Die allgemeine Armut war so groß, dass im Jahre 1414 selbst an dem Feste Peter und Paul keine Lampen an der Konfession der Apostelfürsten hatten angezündet werden können. Mancher Geistliche hatte weder Essen noch Kleidung. Die Stadt, in welcher diese Armen wohnten, war ein großes Trümmerfeld, in das die elenden Wohnungen hineingebaut waren. Seite 167 und folgende. Zum Schluss noch eine Schilderung Roms aus der Zeit Eugens des IV., 1431 bis 1447. Die Stadt war wie ein Dorf von Viehhirten geworden. Schafe und Kühe trieben sich darin umher, sogar dort, wo jetzt die Banken der Kaufleute stehen, berichtet ein Biograf Eugens. Dazu Pastor, Geschichte der Päpste I, Seite 250. Im vatikanischen Gebiet wagten sich Wölfe des Nachts auf den bei der Peterskirche liegenden Friedhof und scharrten die Leichen der dort Bestatteten aus. Nun wird der Leser meine Verwunderung begreifen und selbst verwundert genug geworden sein. Welch ein entsetzlicher Verfall der stolzen Welthauptstadt! Im Verlaufe eines Jahrhunderts war das stolze Haupt der Christenheit von einer Weltstadt zum elenden Viehdorf herabgesunken. Und um gleich auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen, der grenzenlose Verfall Roms vollzog sich nicht nur in den Jahrzehnten, als die Kurie abwesend war, sondern der Verfall schritt in derselben Stärke weiter, auch als der päpstliche Hof wieder in Italien und zeitweise wenigstens in Rom selbst weilte. Wir müssen bekennen, in der Welthauptstadt Rom sah es im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gar nicht schön aus. Schmutzige und mit Schutt angefüllte Gassen, die Häuser meist alle verfallen, die Kirchen ohne Dach und die Hauptkirche der Christenheit sogar bis zum Altar am Boden mit Gras bewachsen. Ein Dorf von bettelhaften Viehhirten. Nein, wirklich, das ewige Rom dieser Epoche konnte nicht mit Pracht, Glanz und Schönheit prahlen. Im Grunde genommen war das stolze Roma schließlich gar keine Stadt mehr, sondern ein recht elendes Hirtendorf. So versichern uns die mittelalterlichen Quellen ja selbst. Ist es ein Wunder, frage ich, wenn es dem nachdenklichen Leser nun ergeht, wie es mir auch ergangen ist, dass er angesichts dieser Verfallsschilderung den Kopf schüttelt und dass allerlei sonderbare Gedanken auf ihn einstürmen? Ist es denn möglich, ruft er aus. So also hat die Welthauptstadt am Ende des Mittelalters ausgesehen? In dieser viehdörflichen Weltstadt soll nun aber auch noch, wie wir uns später erzählen lassen werden, eine zahlreiche Einwohnerschaft gelebt haben, die von Stadtbehörden betreut gewesen sein soll? Man versucht krampfhaft, sich eine Vorstellung vom Leben und Treiben dieser Einwohner der verödeten Weltstadt zu entwerfen. Es gelingt nicht, denn man stolpert über einen Berg von Rätseln und Unmöglichkeiten. Mit dem besten Willen vermag man sich beispielsweise kein Bild zu malen von der amtlichen Tätigkeit der weltlichen und geistlichen Behörden jener Tage, dieser Behörden, die nicht einmal das Gras in den Hauptkirchen ihrer Stadt ausjäten lassen. Aber vielleicht dachten diese behördlichen Stellen nur praktisch und ökonomisch, wenn sie die Weidemöglichkeiten ihrer Herden nicht verringern mochten? Wer kann das sagen?